Wir können anfangen. Bist du? Ja, hallo, ich wollte nur mal kurz nachfragen, ob es funktioniert. Wer ist denn da bitte? Ja, hier ist Radio. Also wir wollten kurz nachfragen, ob es funktioniert jetzt, weil bin ich jetzt richtig beim Tester? Ja. Ja, und funktioniert's? Ja. Und gut, danke. Tschüss. Hallo Chris. Hallo Ricky. What's up, man? Yes, yes, ja, 96-410. Ja, herzlichen Glückwunsch an alle Hannoveraner, aber auch herzlichen Glückwunsch an alle Zuhörer des MMA-Radios, denn ihr habt's richtig gemacht. Ja, gleiche Stelle, gleiche Welle, nicht ganz gleicher Tag, aber 20 Uhr, die Zeit, die passt schon mal, denn 20 Uhr ist einfach MMA-Radio-Zeit. An jedem Tag kann man sich das letzten Endes hinter die Ohren schreiben. Jeder Tag ist MMA-Radio-Tag. Mhm. 20 Uhr sowieso. Bitte in Zukunft im Terminkalender vermerken. Chris, what's up? Viel. Mir geht's gut, muss ich sagen. Ich habe ein bisschen Schädelchen, aber ansonsten bin ich fresh. Ich freue mich auf unsere kleine Diskussion über das Main Event von der Brazil Card. Und ich weiß gar nicht, gucken wir auch schon auf die, ist es Big Knock? Heißt er Big Knock? Ja. Gegen Roy Nelson. Reden wir darüber? Das machen wir noch nicht. Das ist ja noch lange hin. Was ist denn das? Das nächste Woche Freitag. Da haben wir noch ein bisschen Zeit. Ach, aber nächste Woche startet ja die Powerwoche, ne? Da geht's rund. Absolut. Dann machen wir 24 Hours. Ja, genau. Machen wir eine 24-Stunden-Sendung. Und zwar beginnen wir damit. Am besten Donnerstag. Donnerstag beginnen wir damit und senden bis zum Event. Mhm. Und ich würde sagen, wir kommentieren dann SmackDown mit Dennis Retzler zusammen live. Ja. Und da können wir auch noch so eine Gaming-Ecke machen. Da mache ich noch eine Gaming-Ecke, die mache ich mit dem Thiele. Da zocke ich gegen ihn eine Runde SmackDown vs. Raw 23. Und dann geht's weiter. Halt da weiter. Dann laden wir die Maps noch ein und dann reden wir kurz über die heißesten Catchmänner. Ich würde lieber gern über den ein oder anderen. Na, jetzt aber. Nee, da lasse ich manchmal was frei. Einfach so zum, weißt du, das ist, letzten Endes ist das eine Animation der Hörer, dass sie selber auch mal was ausfüllen können. Mhm. Das ist ein kleiner Intelligenztest, der jetzt. Das ist also ein Podcast mit Lückentext. Absolut. Ja. Zum Selbstvervollständigen. Wir sind, letzten Endes sind wir so eine Art interaktive Geschichte. Man kann praktisch selber was. Ja. Wie auch immer. Coole Idee, oder? Neues coole Idee eigentlich schon. Ist das wie diese Bücher aus den 90ern, wo man dann selbst Entscheidungen treffen musste? So, wenn sie jetzt nach rechts gehen, dann müssen sie auf Seite 93 blättern. Ja, aber die habe ich nie gelesen, weil das die auch nicht, ist ich viel zu blöde. Gar nicht begriffen. Ja, so, jetzt muss ich hier mal kurz einen trinken. Ja, aber oh, was gibt's denn bei Ihnen? Wasser? Über sowas rede ich nicht. Wir sind hier nicht im Intellektuellen oder Nerd-Podcast. Es ist mein Problem, was ich hier trinke. Dann müsstest du jetzt aber Mio Mio Mate oder sowas trinken. Nee, dann wäre ich ja in einem Nerd-Podcast, oder? Sind wir doch, alle. Nee. Ich glaube, alle Podcaster sind doch. Nur so welche, die sich auch so bezeichnen, sind Nerds, glaube ich. Alle anderen haben einfach nur Spaß in der Technik. Und wir beide haben keinen Undercut. Das stimmt. Ich bin untenrum völlig rasiert jetzt. Habe ich das schon erzählt? Nee, das hattest du letzte Woche, glaube ich, mal erzählt. Ich habe mir jetzt wieder den Sack rasiert. Und so langsam wird es besser mit den Pickelchen, mit den Rasurpickelchen. Mhm. Also das ist mir schon aufgefallen. Und heute war die linke Achsel dran. Wollte ich auch noch mal kurz erwähnen. So, apropos linke Achsel rasieren, das hat meinem Weight Cut definitiv nicht geschadet. Gestern musste ich ja wieder auf die Waage, kann ich kurz vermelden, 100,4 Kilo oder so. Ich habe jetzt 10 Kilo abgenommen und das, obwohl ich eigentlich eine Woche hatte, wo ich relativ häufig geschwächelt habe. Ich habe zum Beispiel am Sonntag seit Ewigkeit mal wieder eine ganze Pizza gefressen. Also so eine richtige große Pizza. Nicht so eine Tiefkühlscheiße, sondern beim Pizza Express eine bestellt. Die habe ich mir reingeschoben. Das war eine Wonne. Das war wirklich Genuss. Sowas habe ich früher letzten Endes zum Frühstück gegessen. Und zum Mittag dann zwei Pizzen. Und abends dann nochmal irgendwie 8 Tüten Stork Schokoladenriesen. Die Zeiten sind vorbei. 10 Kilo sind runter jetzt. Ja. Eine süße Storch. Kannst du dich noch erinnern? Ja, das ist, da hatte ich einfach zu viel Zucker. Da überpace ich. Eine süße Storch. Nee, kann ich mich nicht dran erinnern. Kannst du dich nicht mehr erinnern? Nee, A-Radio Fit? Mit den Möpsen? Da, ja, du, ich merke mir doch nicht jeden genannten Satz. Das war viel zu Antimeter, also mal ganz im Ernst. Willst du mal Dieter sagen? Dieter. Oh, das war wirklich das dümmste Dieter, das ich bis jetzt gehört habe. Kannst du noch mal einen Dieter sagen, mit wo du dir Mühe gibst? Nein. Na gut. Tschüss. Nee, kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Da muss ich auch dazu sagen, weil ich. Aber machen wir eigentlich mal wieder eine MMA-Radio-Fit-Ausgabe, wo wir kochen? Ja, momentan ist es zeitlich bei mir ein bisschen schwierig, gebe ich ganz ehrlich zu. Ja. Ist aber mehr als nur geplant. Also ich habe mir jetzt wirklich mal Gedanken gemacht, was man so kochen kann und habe mir so ein bisschen die Weight Watchers App vorgenommen. Das ist ja das, was ich dir gesagt habe. Ja, ja, logisch. Sag du das Gericht vor. Ich habe es aber jetzt gar nicht mit dem Hintergrund MMA Radio Fit gemacht, sondern vielmehr, weil ich mal so sehen wollte, was laut Weight Watchers wie viele Punkte hat, wenn man es selber macht. Also so im Vergleich zum Fertigprodukt, sage ich jetzt einfach mal. Denn heute, das muss man vielleicht auch nochmal kurz erzählen, heute hatte ich ein sehr, sehr einschneidendes und prägendes Erlebnis. Meine Frau hat heute Lasagne gemacht und das kann sie relativ gut. Und ich habe mich drauf gefreut auf eine leckere Lasagne und habe dann mal praktisch meine Punkte ausgerechnet. Was heißt denn relativ gut? Ja, gut halt. Meine, also ist, pass auf, ich bin niemand, der sich hier hinsetzt, so also, wie manch andere und behauptet, das kann sie am besten, weil es wird immer irgendwo noch jemand geben. Ja, aber ich wollte jetzt gerade sagen, also welche Person, die schon mal ab und zu regelmäßiger mal was zubereitet in der Küche, Lasagne ist das Billigste, was es gibt. Ja, die bereitet aber nicht ab und zu was zu. Ach so, na gut. Ja, wir bestellen meistens oder gehen essen. Das ist halt eine Art Dekadenz, die wir Frönen. Ja, im schönen Schwabenland entwickelt haben mittlerweile. Ja. Wir gehen natürlich dann auch immer irgendwie zum Niedersachsen, ja, um den zu beschämen. Ich habe übrigens das Oettinger-Video nochmal geguckt. Ich kannte es doch. Na siehste. Ja, also in jedem Fall habe ich mir dann abgemessen oder abgewogen, wie viel Lasagne ich essen darf. Und das war erschreckend, weil so geschätzt habe ich vor meiner Weight Watchers-Zeit das Fünffache gegessen. Also an Lasagne. Das ist wirklich erschreckend gewesen. Aber ich habe mich dran gehalten. Was auch nicht so gut lief letzte Woche, war das Joggen. Ich war zweimal nicht joggen. Einmal, gebe ich ganz ehrlich zu, aus purer Faulheit. Ein anderes Mal lag es einfach daran, dass es terminlich nicht anders ging. Aber man hat sofort so ein niederträchtiges Gefühl, möchte ich fast schon sagen. Also ich habe mich wirklich vor mir selber geschämt. Es war ein bisschen so, wie wenn man früher als kleiner Junge was ausgefressen hat. Hat mir schwer zu schaffen gemacht. Ja, ist doch gut, wenn du so ein Gefühl hast. Ja, klar. Kann aber auch sein, dass ich das jetzt hier nur erzähle und in Wirklichkeit habe ich mir gedacht, fick dich. Ich bleib zu Hause und ich bin ja jetzt Netflix-Kunde, Chris. Es ist so toll. Also ich kann ja überhaupt nicht mehr weg von diesem Fernsehapparat-Rillo. Ich habe mich entscheiden müssen zwischen WWE Network und Netflix. Und die Entscheidung fiel mir wirklich nicht leicht. Also natürlich nicht. Großartiges Footage hat die WWE, wenn man mal das Aktuelle weglässt. Ja, und dann habe ich einfach festgestellt, dass es bei Netflix auch einen Haufen WWE-Zeug gibt. Und dann habe ich mir gedacht, ach, dann nehme ich Netflix. Ja? Ja, ja, ganz viel. Ganz viele Dokus und so gibt's da. Alter, sehr gut. Also ich bin wirklich schwer begeistert von Netflix. Wenn's auch nicht ganz so viele Sachen gibt, wie ich dachte. Also es gibt unheimlich, es gibt eigentlich alles. Aber es gab jetzt schon 2-3 Mal Sachen, die ich gerne gefunden hätte, aber nicht gefunden habe. Unter anderem Girls, die Serie wollte ich unbedingt haben. Ist leider nicht mit dabei. Kann ich war auch eine HBO-Serie, ne? Ja, gut, aber das wollte ich nur da hinzu editieren. Ja. Um eigentlich nur vorzugaukeln, dass ich diese Serie kenne. Ich kenne sie tatsächlich. Ich habe die erste Staffel sogar gesehen. Californication gibt's leider die 6. Staffel nicht, gibt's auch die 5. und 4. nicht bei Netflix. Mhm. Das hat mich auch so ein bisschen gestört. Aber ansonsten großartige Sachen. Also es ist, ich dreh völlig ab. Das ist wirklich das Geilste, was ich je auf dem Apple TV mir reingelümmelt habe. Netflix. Die ganze Netflix-Geschichte in Deutschland hat ja einen mächtigen Dämpfer bekommen, weil ja eigentlich Netflix große Ankündigungen gemacht haben, wir crashen hier in den deutschen Markt. Aber da haben sie wohl auch gemerkt, dass das hier alles so verworren ist mit den ganzen Rechten und so und Lizenzen. Da haben sie sich jetzt auch erstmal gedacht, oh, das ist zu stressig. Ja, mal abwarten, ob sich das nochmal irgendwann ändern wird. Hoffentlich. Aber momentan bin ich eigentlich so ganz zufrieden, so wie es ist, weil. Naja, aber wir können es ja beide nur gucken. So, da hat ja deine und meine bessere Hälfte nichts von im Prinzip. Du meinst wegen der sprachlichen Barriere? Ja. Ja gut, das ist mir egal. Also dafür gibt's dann halt noch Lawfilm oder whatever. Also man kann da, denke ich mal, auch als deutscher Film- und Fernsehliebhaber auf den ein oder anderen Dienst hier in Deutschland zurückgreifen. Aber ich gucke mir ja prinzipiell lieber die Sendungen dann auf Englisch an. Ach so, genau, Two Broke Girls gab's auch nicht. Habe ich mich auch tierisch drauf gefreut. Das ist ja auf Deutsch fast nicht zu ertragen. Ne? Auf Deutsch kann man es nicht gucken, geht gar nicht. Und auf Englisch ist es gut, macht Spaß. Gibt's aber leider nicht bei Netflix. Hat mich auch so ein bisschen geärgert. Aber wie gesagt, es gibt so Sachen. Two Broke Girls oder auch, ich hab gestern Abend zum Beispiel noch Don John geguckt, das Regiedebüt von Joseph Gordon-Levitt, im Original geguckt, das ist großartig, aber wenn du dann Serien wie True Detectives oder Filme wie True Grit hast, da ist so ein Schnack drin und so ein vernuscheltes Redneck-Englisch, da muss ich ganz ehrlich sagen, dann auch gerne mal auf Deutsch. Ja, absolut. Also mir geht's da nicht darum, irgendwie intellektueller zu wirken und dann irgendwelche Serien auf Englisch zu gucken und zu sagen, ja, also da merkt man ja sonst gar nicht die schauspielerische Qualität oder so. Also das ist mir alles eigentlich völlig fremd. Um was es mir da halt geht, dass manche Übersetzungen, so wie gerade bei Two Broke Girls, im Deutschen nicht funktionieren einfach. Also entweder sind die Synchronstudios schwach, oder letzten Endes ist das die Antwort. Die Synchronstudios sind so schwach, dass sie es nicht hinbekommen, die guten Serien auf dem guten Niveau zu halten und dann kommen so plumpe deutsche schlechte Witze und das ist dann manchmal unerträglich. Aber ich gebe dir recht, es gibt genügend Filme, die man auch in Deutsch sehen kann und tierisch Spaß damit haben kann. Django zum Beispiel, auch James Bond und so. Django! Finde ich überhaupt nicht schlimm, wenn man sich die auf Deutsch anguckt. Ja. Und natürlich Sachen aus meiner Kindheit, die gucke ich auch immer auf Deutsch, wie zum Beispiel Back to the Future oder Ghostbusters. Filme, die ich halt als Kind so kennengelernt habe, das kommt mir jetzt befremdlich vor, wenn ich jetzt andere Stimmen habe. Verstehst du, was ich meine? Ich verstehe, was du meinst, aber ich bin umgeschwenkt bei Zurück in die Zukunft. Auch lustig, dass du auf Deutsch Zurück in die Zukunft guckst, aber Back to the Future sagst. Ich wiederum guck's in Englisch und sag Zurück in die Zukunft. Ist ja Wahnsinn. nee, aber das irgendwann habe ich sie mir mal in der Piratenbucht besorgt und da war es auf Englisch. Und seitdem komme ich damit ganz gut klar. Also, gibt's ja gerade bei Amazon Video Instant Classic. Ja, das ist natürlich etwas, was bei mir sowieso auf der Festplatte liegt und immer mal wieder vorgekramt wird. Vergeht nie. Unvergänglich. Ja, es ist wahrscheinlich die geilste Trilogie, die je gedreht wurde. Ich muss ganz ehrlich mal was sagen. Heute kam ja die Nachricht raus, dass Bradley Cooper heißester Kandidat für ein Indiana Jones Reboot ist. Und da bin ich ja gerade sowieso immer der Erste, der sagt, oh nein, so warum überhaupt Reboot und warum mit einem jungen Typen und so. Das ist zum ersten Mal der Fall gewesen, als ich mir gedacht habe, Bradley Cooper, Indiana Jones, dem gebe ich eine Chance. Ich bin nie Indiana Jones Fan gewesen. Ah, okay. Das ist natürlich da, liegt der Hase im Pfeffer. Also, damit konnte ich mich nie anfreunden. Nee, ging nicht. Deswegen, bei mir lag's an Harrison Ford, sage ich ganz ehrlich. Oh, Gott, oh Gott. Ja, also auch zum Beispiel Star Wars ist das mit der Hauptgrund, warum ich es mir nie angeguckt habe. Harrison Ford. Also die richtigen drei Filme. Ja, genau. Die habe ich mir wirklich aufgespart, sage ich jetzt mal. Immer noch. Immer noch. Wegen Harrison Ford. Er war schuld. Er ist schuld, dass ich mir Star Wars bis jetzt nicht angeguckt habe. Sachen gibt's, die gibt's gar nicht. Die gibt's gar nicht, ja. MMA Radio, hier ist der Film zu Hause. Ich habe übrigens, Na, was wolltest du denn sagen? Jetzt den zweiten Kandidaten für meinen Movie-Show. Für deine Movieshow? Mhm. Kannst du das konkretisieren oder nicht? Nee, und es ist wieder ein Iraner. Das ist immer schlecht, wenn man irgendwie was ankündigt und kann im Endeffekt nichts dazu sagen, Chris. Also ich habe gar nichts angekündigt. Ich wollte es ja auch gar nicht sagen, aber ich wollte gerade sagen, ich mache ja gerade so ein Tryout, kann man fast sagen. Und es ist wieder ein Iraner geworden. Das wusste ich vorher gar nicht. Lässt ihr die einfliegen eigentlich? Ich lasse sie direkt einfliegen aus Teheran. Die lasse ich da ausbilden. Die sitzen da 24 Stunden vorm Fernseher und dann werden die hier abgeliefert. Ja, finde ich gut. Aber sprechen besser Deutsch als ich. Ich habe ja diese Woche einige deutschsprachige Podcasts, Filmpodcasts durchgetestet. Mhm. Da werde ich auch noch ein Audiobuch dazu machen. Ich habe mir vorgenommen, wirklich alles Mögliche durchzutesten. Wo bist du gerade? Was deutschsprachige Filmpodcasts angeht. Bei Second Unit habe ich mir heute zum ersten Mal angehört. Second Unit? Ja. Ja? Da muss ich sagen, bin ich positiv überrascht. Okay, gleich mal. Es gefällt mir sehr. Es ist aber ein Podcast, ein Filmpodcast, der sich jetzt nicht so sehr damit beschäftigt, was aktuell im Kino läuft. Gott sei Dank. Die diskutieren gesehene Filme vom Grundsatz her. Ist ein bisschen so ähnlich wie die Rocket Beans, ja, wenn die da über ihre Zombie-Apokalypse quatschen. Ähnlich gehen die Jungs jedenfalls in der von mir gehörten Folge vor. Also die hören sich praktisch, die schauen sich praktisch einen Film an, ja, dieser Zombie-Film, wie hieß er nochmal? Der erste, ja, das ist jetzt also wirklich. Nee, dieser erste Zombie-Film von dem Italiener. Dawn of the Dead. Ja, genau, den haben sie sich angeguckt und gehen danach so ein bisschen diesen Film durch und besprechen verschiedene Sachen, die im Film vorgekommen sind. Ja, kann man sich auf jeden Fall mal anhören. Der erste ist der Night of the Living Dead, glaube ich, ne? Wie auch immer. Auf jeden Fall kann man sich definitiv mal anhören. Und Sneak Pot habe ich mir gestern angehört, fand ich zuerst. Naja, die hatten wir doch schon bei Folgequatsch. Ja, aber das habe ich nicht ernst. Da hab ich irgendwas erzählt, die habe ich da gar nicht angehört. Ey, aber Claudia, genau. Dings, Perna haben uns verliebt, das muss man sagen. Die Claudia ist sehr, sehr gut. Die ist auch wirklich diejenige, die schuld daran war, dass ich den Podcast weitergehört habe. Und eine Diskussion über Cineasmus. Die fand ich auch hervorragend. Hab's dann weitergehört. Heute kam gleich die nächste Folge vom Sneakpot dazu. Da haben sie hauptsächlich über Grand Budapest Hotel gesprochen. Die fand ich auch schön. Wieder gut. Neue Folge. Wes Anderson, ja. Ja, ja. Hat mir auch wieder gut gefallen. Also der Sneakpot bleibt definitiv auch drinne. Zello-Leute sowieso, finde ich immer lustig. Also die mag ich wirklich. Zello-Leute, hauptsächlich bin ich ganz ehrlich, wegen Philipp. Also der ist für mich da wirklich. Es ist schon eine positiv gemeinte One-Man-Show. Absolut. Ich meine, der andere Typ, dieser Carsten, der macht zwar da irgendwie so ein bisschen die Comedy-Sparte voll, aber ich glaube ungewollt. Also er will das, glaube ich, gar nicht. Aber ja, gut, kann ich trotzdem mitleben. Und dann habe ich mir noch die Flimmer-Freunde angehört. Das war das Allerschlimmste, was ich, glaube ich, seit Langem gehört habe. Das ist wirklich, wenn Hipster sich hinsetzen und einen Podcast aufnehmen. Also das ist wirklich fürchterlich, wie der eine die ganze Zeit auch noch quatscht. Der hat so eine ganz komische Art zu reden. Ich weiß nicht, was er damit ausdrücken will, dass er ein Independent-Musiker ist oder so. Das ist dann Bernd, bin ich aggressiv geworden, wirklich richtig aggressiv. Da habe ich nach 20 Minuten schlechte Laune gehabt und nach 40 Minuten mir noch einen iPod gekauft, weil ich den alten kaputtgeschmissen habe. Den Kinocast habe ich mir angehört, der aus meiner Region kommt, nämlich aus Stuttgart. Also die kommen aus Ludwigsburg. Sind das die immer nach dem Kino direkt quatschen? Die quatschen immer direkt nach dem Kino. Warte mal. Ja, du hast recht, die quatschen immer direkt nach dem Kino. Ist mir viel zu konstruiert und künstlich. Die wollen irgendwie so ein Kinomagazin sein als Podcast. Mhm. Funktioniert bei mir überhaupt nicht. Ich habe auch ein Problem mit den Ansichten, die sie da dann vertreten zu diversen Filmen. Und so ein bisschen, finde ich, müssen sie schon auch meinen Filmgeschmack widerspiegeln. Wenigstens ein bisschen. Oder sie müssen so kontrovers diskutieren können, dass ich einen Spaß an der Diskussion an sich habe. Ich glaube, Filmgeschmack widerspiegeln ist sehr schwer. Ich glaube, Filmansicht deutet es besser, ja, oder? Ja, stimmt. Weil viele Leute haben ja Filmansichten so, die ich oft nicht widerspiegeln kann. Gestern hatten wir auch wieder Gespräche. Da habe ich mich an den Kopf gefasst, wie man in Episode 1 abfeiern kann. Da rollt's mir die Fußnägel hoch. Ja, Ja, stimmt. Ja. Also es ist, ja, es kommt also auch darauf an, wie man seine Meinung dann vertritt. Ja, genau. Also das, ja, der ging auch gar nicht. Das war das, was ich bis jetzt gehört habe. Der geht gar nicht, nee. Und ja, es sind ja noch einige, die sich da tummeln. Die werde ich mir jetzt nach und nach reinpfeifen. Bislang an alle MMA-Radio-Hörer hier die Empfehlungen. Zello-Leute, vor allem, wenn ihr Bock habt auf Doku-Tipps, schöne Doku-Tipps, ja, und auch mal den ein oder anderen Film, der einfach ja keine große Rolle spielt in ja im Mainstream, also da kriegt man schöne Tipps, dann den Sneakpot, das ist Ear Porn. Also es liegt natürlich an Claudia, die so eine sexy Stimme hat. Guckt euch aber nicht das Bild an. Ist verheiratet jetzt, ne? Ja, gut. Ja. Aber sieht nicht so geil aus wie die Stimme. Es versprechen mag. Und Second Unit nach der ersten Folge, muss ich sagen, das ist bei mir definitiv erstmal sehr sicher in der Liste. Ja. Deswegen besser als, also finde ich deswegen besser als die Rocket Beans, weil sie nicht ganz so aufgeregt sind. Diese Rocket Beans sind mir manchmal zu überdreht. Also das ist mir manchmal zu, denke ich mal, oh, komm doch mal kurz runter. So. Wir haben ja die Filmgeschichte outgesourced, die haben ja jetzt ein eigenes Ding gemacht. Ja, da kommt ja auch einiges jetzt. Kino Plus heißt das. Ja, da kommt, da abwarten. Da habe ich schon was Leuten gehört letzte Woche. Da kommt jetzt einiges noch bei den Rocket Beans in naher Zukunft. Liebe Hörer und Hörerinnen. Ja, jetzt wollen wir aber, glaube ich, mal so ein bisschen uns in unserem eigentlichen Kernthema, nämlich der UFC, widmen. Chris, und du hast ja schon angesprochen, die Brasilien-Geschichte fand am Sonntag statt, was erstmal ein bisschen ungewohnt war, weil Sonntag eigentlich immer so mein UFC-Gucktag ist. Warum war das eigentlich der Fall? Sie haben es gemacht wegen den Ratings. Also man muss es so sehen. Eigentlich war ja geplant, die Fight Nights, die auf Fox Sports 1 oder 2 kommen, also die reinen Fight Nights, die da übertragen werden, dass die mittwochs stattfinden sollen. Jetzt war es aber so, dass mittwochs die Einschaltquoten relativ überschaubar, sag ich mal, waren. Deswegen hat man das so ein bisschen geswitcht. Das haben sie aber schon letztes Jahr gemacht. Jetzt war man wohl mit diesem Samstag auch nicht hundertprozentig zufrieden. Aber da weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, von welcher Seite das ausging, von der UFC oder von Fox Sports One. Also hat man auf den Sonntag umgesattelt. Da waren viele, viele skeptisch, aber ich habe natürlich hier schon die Zahlen für dich, mehr oder weniger. Es lief aber überraschend gut. Also im Durchschnitt haben 0,936 Millionen Zuschauer zugeschaut. Das ist ja natürlich jetzt eine Zahl, die ja erstmal nichts sagt. Als Vergleich, den Hendo-Belfort-Kampf im November haben sich 0,722 Millionen Zuschauer angeschaut. Siehste? Also schon 200.000 Leute mehr, die sich das. Und auch nicht minder klangvoll. Bitte? Und auch nicht minder klangvoll von den Namen. Ja, vor allem fand ich eigentlich, dass damals der Kampf zwischen Hendo und Belfort wichtiger war fürs Middleweight. Also auch wenn es ein Light-Heavyweight-Kampf war, aber wir wissen ja, dass sie es deswegen gemacht haben, um keinen Weight zu cutten, war es ja wichtig, weil viele gesagt haben, wenn Belfort das Ding gewinnt, dann wird er als nächstes auf den Sieger des damals noch ausstehenden Kampfes zwischen Chris Weidman und Anderson Silva 2 treffen. Sprich, das war ein eigentlich sehr wichtiger Kampf und Belfort sah natürlich bei seinen vorherigen Kämpfen auch immer super aus. Also hat eine geile Performance abgeliefert. Sprich, da war schon eigentlich ein gewisses Grundinteresse vorhanden. Deswegen sind die Zahlen schon ganz gut. Der Machida-Musashi-Kampf jetzt im Februar, den es ja auch aus Brasilien gab, den haben sich allerdings 1,4 Millionen Leute angeguckt. Ach, wie kommt das denn? Das ist, ich kann es nicht sagen. Also ich kann das überhaupt nicht. Ah, doch, ich weiß wieder, warum das so war. Das war die Geschichte, als im Vorfeld dieses Autorennen da lief auf Fox Sports One und die diese Zuschauer mit rüber gerettet haben. Formel 1 oder was? Nein, NASCAR oder IndyCar oder wie das da heißt da bei den Kollegen in den USA. Ich weiß nicht genau. Achso, ich dachte Brasilien. Nee, da lief. Ich weiß nicht, ob das Daytona war. Irgendwie sowas halt, ja. Wo sie im Kreis fahren mit ihren Rennautos. Das lief bei Fox Sports One und hatte die beste Einschaltquote, die jemals Fox Sports One mit irgendeinem Programm erreichen konnte. Ich glaube 3,5 Millionen Zuschauer oder so. Und da ist einiges mit rübergeschwappt und hat sich dann letzten Endes dann auf 1,4 Millionen Menschen reduziert, die dann sich die Fight Night Machida Musashi noch reingedonnert haben. Mhm. Also hatten sie da ein bisschen ja, profitiert von der vorangehenden Ausgabe auf Fox Sports One. Und was vielleicht auch noch relevant ist, die Shogun Sun and Card, die erste auf Fox Sports One, hatte 1,78 Millionen Zuschauer. Mhm. Sprich, diese knappe Million Zuschauer, die sie erreicht haben, der Main Event zum Beispiel hatte sogar 1,25 Millionen Zuschauer zwischen Hendo und Shogun. Also das lässt sich schon sehen. Ja, und im Vergleich zu den Mittwochs-Fight Nights sowieso, also Rockhold gegen Philippou war die letzte Fight Night Mittwochs, die hatte halt gerade mal gute 600.000 Zuschauer. Ja, da sind wir hier fast beim Doppelten, wenn man den Main Event an sich nimmt. Mhm. Und auch der Hunt-Bigfoot-Kampf, der ja Freitag stattfand, hatte nur 755.000 Zuschauer. Sprich, die UFC konnte sich eigentlich wirklich über einen kleinen Überraschungserfolg freuen, was die Ratings und Zuschauerzahlen vom Sonntag angeht. Ja, muss man so definitiv sagen. Jetzt ist natürlich die Frage, warst du denn auch überrascht vom Event an sich? Hat es dir gefallen? Das Event hat mir sehr gut gefallen. Du hast ja sehr positiv auf Twitter über dieses Event gesprochen. Und da habe ich gerade, als ich das gelesen habe, habe ich gerade den Santos Park Fight gesehen. Ja. Wo es diese etwas, ja, da können wir eigentlich auch gleich mal drauf eingehen, diesen umstrittenen Punktabzug gab, beziehungsweise der Punktabzug an sich ist eigentlich unumstritten, glaube ich. Ja, er hat da am Höschen gezogen. Am Buchsal ja, hat er so. Genau, der gute Norman Park. Ja. Und hat sich dadurch einen eindeutigen Vorteil verschafft und hat einen Punkt abgezogen bekommen, was dann letzten Endes ja auch kampfentscheidend war. Hätte er den Punkt nicht abgezogen bekommen, hätte er den Kampf gewonnen. Hätte es einen Sieger gegeben, ja. Ja, und in dem Fall war es dann halt so, dass es ein Unentschieden gab. Und Park, der diesen Kampf wahrscheinlich wirklich gewonnen hätte, dadurch schwer bestraft wurde, muss man ja fast schon sagen. Wie findest du das, dass die da bei der Fight Night in Brasilien ein bisschen mit den Strafen um sich gegriffen haben? Ja. Fand ich gut. Also dieser Fight, der hat mich fast eingeschläfert, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich war auch vorher natürlich von dem Maldonado-Fight noch noch komplett gehypt. Aber worauf ich eigentlich mit dir kurz nochmal sprechen wollte, war das war für mich, glaube ich, bis jetzt der Fight des Jahres. Prazeres heißt er, oder? Gegen Taisumov. Bist du noch da? Ja, ja, ich habe gerade überlegt, wen du meinst mit Prazeres. Prazeres heißt er doch, ne? Warte mal, ich muss mal gucken, wie der geschrieben wird. Also Taisumov ist klar. Ich weiß auch, wen du meinst. Also jetzt optisch. Oder Prazeres oder was weiß ich. Ja, ja, genau. Ich will es doch für mich selber nochmal nach kontrollieren, fast schon, muss man sagen. Das war für dich der Fight des Jahres? Absolut. Weil du glaubst nicht, wie ich vor der Mühle hier saß. Ich konnte es nicht glauben. Erstes Mal, Meyerbeck Taisumov greift in Käfig, ne? Ja. He touches the fans, ja. Ah, kann ich noch verstehen. Ja, ey, ist ein fucking Reflex, so, ne? Du möchtest einfach nur nicht getakedown werden. Kann ich verstehen, dass der einen fucking Käfig greift und so. Ja. Zweite Runde. Holy shit. Er macht es wieder, Alter. Jetzt reiß ich zusammen, Junge, Alter. Mario Yamosaki war, glaube ich, der Referee. Logisch, der Oberpfeifenheinz. Hat gesagt, Junge, jetzt reicht's mir. Punktenabzug. Gab beim ersten Mal auch schon Punktenabzug, glaube ich, oder? Ja, er hat zweimal, also praktisch, einen Punkt abgezogen bei Taisumov. Naja, in der dritten Runde hat er dann, ich meine, in der ersten Runde beim Fansgrab hat er nicht einen Punkt abgezogen, ne? Ja, es gab irgendwie so eine Situation, wo er, nee, jetzt weiß ich es aber selber gar nicht mehr, weil das Problem hier war ja, dass er, man hat er verwarnt, man hat er einen Punkt abgezogen, ja, hat er gesagt, genau. jetzt, weißt du, an was mich das erinnert hat? Na? Also, früher. Ich zähl bis drei. Ja, oder genau, was? Aber dann ist Schluss. Ich zähl, also jetzt, also okay. Also jetzt sehe ich noch einmal bis drei, aber dann ist mein Geduldsfaden wirklich gerissen. Wo man sich immer also gedacht hat, halt ist wirklich letzte Chance jetzt. Ich zähle es noch einmal durch. Jetzt zähle ich noch einmal bis 176, aber dann ist wirklich Schluss. Also das wo fand man sich katastrophal als Referee. Wenn deine Mutter oder wenn meine Mutter zu mir gesagt hat, ich zähle bis drei, da hat man sich halt auch mal gedacht, Alter, man macht es besser, wer weiß, was dann passiert. So, ja. Weißt du? Und auf jeden Fall, ne, zweite Runde, er bekommt einen Punktabzug, kann ich voll mitleben. Mario Yamasaki sagt ihm noch einmal und du bist disqualifiziert. Da habe ich mir gedacht, Meyerbeck, jetzt muss es aber sitzen. Jetzt muss es aber sitzen. So, dritte Runde. Und insgeheim habe ich schon drauf gewartet. Der macht es doch bestimmt noch wieder. Und er delivert. Taisumov greift zum dritten Mal im Käfig. Ich konnte es nicht fassen. Wie hohl man sein muss. War das Reflex? War das Dummheit? Was war da los? Also, ich muss sagen, ich kann es nicht glauben. Ich fand es extrem inkonsequent von Yamazaki, ja, dass er eben nicht disqualifiziert hat, weil er hat es ja schon in der ersten Runde gesagt. Da hat er ihn den Punkt abgezogen und hat gesagt, Punktabzug, beim nächsten Mal disqualifiziere ich dich. Dann zieht er ihm wieder einen Punkt ab und danach ermahnt er ihn nur noch, beziehungsweise dann hat er zum Schluss dann gar nicht mehr ermahnt. Also Taisumov hat doch bestimmt 5-mal in den Käfig gegriffen. Mhm. Also nicht einfach nur so aus Spaß, sondern um sich praktisch gegen die Takedown-Versuche von Procerus, wird der, glaube ich, wurde der jedenfalls von John Anik immer genannt. Nennen wir ihn Michel. Michel. Da wurde der. Sieht auch so aus. Fünfmal hat er sich dadurch retten können, dass er sich da festgehalten hat. Und dann wiederum muss ich sagen, dann finde ich es inkonsequent. Ich finde das gut, dass man die Punkte abzieht, aber es muss schon eine klare Linie zu erkennen sein. Also ich muss schon ungefähr wissen, was passiert jetzt. Also ja, natürlich, das ist doch wie beim Fußball. Entweder du lässt lange Leine laufen oder du sagst gleich gelbe Karte, aber du kannst nicht switchen. Ich finde es hier noch ein bisschen eklatanter, weil hier ist für mich das noch eher so, wie wenn ich sage, ja, einmal ist es ein Elfmeter nach Handspiel im 16er und einmal nicht. Weil, weißt du, also das ist halt hier. Es gibt halt eine Regel bei einem Takedown, halte dich nicht am Käfig fest. Mhm. Ja, oder an den Shorts von deinem Gegner. Das ist eine ganz klare Regel, die jeder weiß, die jeder kennt, die, wie du richtig gesagt hast, mit Sicherheit auch mal ganz kurz dir entschwinden kann im Eifer des Gefechtes. Ja. Aber wenn dir das 5-mal passiert und du schon bei diesen 5-mal die ersten 2-mal einen Punkt abgezogen bekommen hast, ja, also das geht gar nicht. Wie gehe ich jetzt als Kämpfer in den nächsten Kampf, wenn ich in so einer Situation, oder anders gesagt, wie geht der Referee jetzt in den nächsten Kampf, wenn wieder sowas ist? Zieht er dann gleich einen Punkt ab, ermahnt er dann erstmal, disqualifiziert er? Da ist mir das Regelwerk, muss ich ganz ehrlich sagen, ein bisschen zu schwammig. Wenn du jetzt beim nächsten Woche einen Fight hast und mitbekommst am Mittwoch vor dem Event, ja, du hast Yamazaki als Referee, da denkst du doch auch schon, ja, da kann alles passieren. Eben auch gegen dich. Wenn halt dein Gegner mal in den Käfig greift, kann es sein, dass der halt einen Punktabzug disqualifiziert oder einfach nur eine Ermahnung bekommt. Da ist ja alles drin anscheinend bei Mario Yamazaki. Das ist ja das schon immer gewesen, was mich Ist das Yamazaki, schon immer gewesen, ja, bei ihm? Naja, also diese Willkür, weiß ich jetzt nicht, ob das ihn unbedingt auszeichnet. Aber was mich schon immer gestört hat, ist die schlechte Leistung von Mario Yamazaki als Referee. Kannst du das ein bisschen definieren? Wann er schlechte Leistungen gezeigt hat? Nee, du guckst es ja schon ein bisschen länger. Du kennst ja Mario Yamazaki schon ein bisschen länger. Er hat halt immer mal wieder so Dinger drauf. Ja, absolut. Also das kann ich jetzt nicht an Einzelheiten festmachen. Wenn ich länger darüber nachdenken würde, würde mir mit Sicherheit noch mehr einfallen. Logisch. Aber es geht ja einfach darum, bei Herb Dean hast du grundsätzlich das Gefühl, da ist ein Referee im Ring, der den Kampf wirklich immer unter Kontrolle hat. Ja, und alles überblickt. Richtig. Dem machst du auch nichts vor, so nach dem Motto. Richtig. Und selbst wenn er mal eine Entscheidung getroffen hat, die umstritten ist, gehst du damit als Zuschauer, jedenfalls ist es bei mir so, ganz anders um, als wenn das mit Yamazaki passiert. Bestes Beispiel, die Faber-Barrow-Sache. Faber. So, wo hast du auch gerade Faber gesagt? Ja, habe ich. Jetzt haben wir 7 Jahre guten Sex. Ja, also das ist zum Beispiel sowas, das musst du dir ja erarbeiten, dass du so eine Außendarstellung hast. Absolut, ja. Und Yamazaki wirkt insgesamt in seinem Auftreten einfach nicht, er ist halt einfach kein Herb Dean. Und er unterstreicht dann diesen schlechten Eindruck, den er sowieso schon hinterlassen hat. Ist das vielleicht auch schon damit zusammen, oder kann man, fängt es da schon an, dass er auch nicht ernstzunehmend aussieht? Also bei mir ist das nicht so. Ja. Also ich urteile da mit Sicherheit nicht nach dem Äußeren. Keine Ahnung, ob das, ich glaube auch nicht, dass es bei den Kämpfern eine Rolle spielt. Das kann ich mir nicht vorstellen. Mhm. Also, naja, so ein Referee, das kannst du sagen, was du willst. Der muss natürlich fachlich top sein, zum einen. Matthias Sammer würde sagen, Punkt 2. Und der muss auch eine gewisse Autorität im Ring ausstrahlen, weil du musst sagen, Pierluigi Collina hieß der, glaube ich, ne, der Glatzkopf früher aus den 90ern oder wann der da rumgelaufen ist. Dem hast du nichts vorgemacht. So ein Dr. Felix Brüch heutzutage, da scheiß ich drauf, was der mir sagt. Aber wenn du da wirklich so einen Referee hast, der würde dich am besten selbst noch verprügeln, so nach dem Motto. Du brauchst auch ein Standing, glaube ich. Und ich finde, das hat Mario Masaki nicht. Das hat Herb Dean und auch so zum Beispiel Magliata. Ja, richtig. Da das, ja, da gebe ich, das ist dem genau machst du nichts vor, also. Das ist erstens genau der Punkt. Und das zweite ist halt, er tut halt nicht so sehr dafür, sehr viel dafür, dass man seine andere Meinung bekommen könnte. Eben in diesem Preseris-Tassimov-Kampf. Jetzt stell dir mal vor, der Tassimov hätte irgendwie noch so einen Lucky Punch in der letzten Minute gelandet. Ja, also, das wäre ja lächerlich gewesen, letzten Endes. Wir diskutieren heute noch darüber, dass die Geschichte zwischen Jose Aldo und Chad Mendes ungerecht war, als Chad Mendes einen Takedown ansetzen wollte. Jose Aldo hält sich am Käfig fest. Mhm. Dadurch entsteht eine neue Situation und Aldo verpasst Mendes das Knie. War das Yamazaki? Oh, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr. Kann man mit Sicherheit ganz aber schnell rausfinden. Aber Jose Aldo ist doch auch so ein Bruder, ne? So ein Fans-Grappler. Wer? Jose Aldo. Was notorischer, ist das? Notorischer Käfiggreifer ist das doch. Boah, ist das so? Der greift, ja, ich finde schon, dass der oft reingreift. Also ich kann es nicht sagen, weil ich wüsste jetzt, ich habe jetzt nur dieses eine Beispiel im Kopf. Alles andere, ich guck gerade, es ist wirklich Yamazaki gewesen. Nein, echt? Ja, es war wieder Yamazaki. Ich weiß aber noch ganz genau den letzten Jose, was war das? Han Barrow und Jose Aldo in einem Event, ne? Ja, genau, Jose Aldo hat gegen den Mann, den man nicht kannte. Stimmt, ja, gegen Uli Potowski. Da haben wir aber noch in dem Podcast gesagt, dass Jose Aldo oft in den Käfig gegriffen hat. Und da hast du, meine ich, noch zu mir gesagt, ja, das ist ein altes Leid von ihm. Ja, wenn das so ist, klar. Also ich kann mich jetzt halt nicht mehr dran erinnern. Und der Kampf war übrigens gegen Ricardo Lamas, sollte man vielleicht noch jetzt schon wieder sagen. Vergessen. Ja, den kennst du halt nicht, aber wir Fachleute, wir Journalisten kennen den natürlich. Ja, klar. Ja. Nee, aber insgesamt muss ich wirklich sagen, da fand ich die Referee-Leistung eher schwach. Und im Nachhinein bin ich ja fast schon froh für den anderen Kollegen da, dass diese Entscheidung sich nicht negativ für ihn ausgewirkt hat, dass man Taisumov nicht qualifiziert hat. Aber nochmal vielleicht zu Taisumov was zu sagen. Der wurde uns ja versprochen als Next GSP, jedenfalls ja. Von seinem Camp. Und dann hatte er sein Debüt in Singapur, was schon nicht so besonders geil war. Und die Performance war jetzt wirklich eine Katastrophe, fand ich wirklich. Also das war wirklich überhaupt nichts. Ich glaube, der muss noch ein bisschen trainieren. Also das wird nichts mehr. Jetzt jedenfalls dieses Jahr. Also fand ich sehr, sehr schwach. Wobei alle anderen, die sonst so ihre Kämpfe da gewonnen haben, die haben mich schwer begeistert. Muss man sagen. Naja, aber lass uns doch mal kurz über Jason Seiler reden. Steven Seiler? Ach so, den Kampf, ja, Jason Seiler, so könnte man auch heißen. Ja. Jason Seiler, absolut. Ja, jetzt sag doch mal, wie war das? Das ist auch eine kontroverse Sache gewesen. Absolut, das war noch fast eine viel kontroversere Sache, weil man da ja noch den Faktor Yamazaki bei dem anderen Fight reinrechnen musste. Aber hier, du kannst mir sagen, Seiler war es, der down war, ne? Ja. Der war nicht weg. Nein. Der Referee, wer war's? Kann man das nachschlagen? Man schlage es nach irgendwo. Da brauchen wir auch gar nicht lange zu diskutieren. Der Referee hat ihn angeguckt und der Seiler sagt, ja, ist alles gut hier, ist alles gut. Trampelt dann noch ein bisschen rum und dann sagt der Referee, nee, ist weg, aus. Ja. Also du kannst nicht glauben. Ja, da braucht man nicht lange drüber diskutieren. Die Sache ist, glaube ich, relativ klar gewesen. Also Steven Seiler, möglicherweise, so viel gebe ich dem Referee noch, sah es im ersten Moment so aus, dass er hier signifikant getroffen wurde. Also er wurde ja getroffen, aber er war definitiv nicht ausgenockt. Das war ja das Hauptproblem bei der ganzen Geschichte. Du kannst ja gerne mal signifikant getroffen werden und auch vielleicht so ein paar Hundertstel ausgenockt sein. Das hattest du ja auch beim Main Event, das hast du ja bei anderen Kämpfen des Öfteren. Aber oft, wenn du dann aufschlägst, kommst du ja nochmal zur Besinnung und kannst nochmal irgendwie klammern oder was weiß ich und wieder zur Besinnung kommen. Aber das war viel zu früh. Stop it. So weit waren wir ja hier noch gar nicht. Nee, war ja wirklich schon so, dass das Seiler sofort mit den Füßen versucht hat zu kicken und im Endeffekt so eine typische Situation. Du wirst halt kurz angenockt oder zu Boden geschickt und versuchst halt zu verhindern, dass der jetzt da mit einem Ground and Pound dich letzten Endes finisht. So eine Situation war das, die man wirklich oft genug erlebt im Octagon. Und Steven Seiler hat da die Arschkarte gezogen, muss man fast schon sagen. Und Honey Jason konnte letzten Endes sich dann über einen ich würde mal sagen, geschenkten Sieg freuen. Muss man fast schon so sagen. Übrigens ist dir was aufgefallen, dass die Kämpfe an und für sich ein bisschen agiler wirkten und schneller wirkten und mehr actionreich eigentlich so waren? Ist es mir nicht, aber was möchtest du mir damit sagen? Ja, der Käfig war bei dem Event kleiner. Sie haben einen kleineren Käfig genutzt. Ja. Nein. Ja. War so. Sie haben einen kleineren Käfig benutzt. Ich weiß natürlich jetzt nicht, wie viel kleiner der war als sonst. Aber er war kleiner in der Grundfläche und das hat sich, finde ich, positiv auf die Kämpfe ausgetragen. Ach was? Bitte? Das muss ich, das kann ich ja gar nicht glauben. Ja, ist so. Also das brauchst du nicht glauben. Das musst du wissen, Chris. Und den Unterschied kennst du ja zwischen Glauben und Wissen. Ja. Wer alles weiß, muss ich nur wissen, wo es geschrieben steht. Glauben oder andersrum. Wer nichts weiß, muss alles glauben. Ist der signifikant kleiner? Nein. Wahrscheinlich nicht signifikant, aber so viel, dass es den Kämpfen definitiv gut getan hat. Ich fand, man hat es auch gemerkt, weil es ging eigentlich in jedem Kampf relativ gut zur Sache. Also es gab wirklich keinen Kampf, der mich richtig gelangweilt hat, so. Also im Sinne von, naja, doch, der drittletzte, der Santos Park. Santos Park, ja, da gebe ich dir recht, das war einer der Schwächeren. Aber der Rest, ich gucke jetzt gerade auch nochmal hier so, überfliegt das mal so ein bisschen, das war alles sehr schön mit anzugucken. Ja, gut, der erste Kampf von der Fox Sports One Premium Card, Hans Stringer gegen den Barroso oder wie der da hieß, fand ich jetzt auch nicht so extrem geil, aber es war noch okay. Aber ansonsten war das eine rundum geile Card mit so herausragenden Knockouts wie der von Godofredo Pepe, ja? Der Typ, der den Israeli da weggebombt hat mit dem Knie. Hast du die Prelims gesehen? Nicht ganz. Ach, das war der Wahnsinn. Also das war ein Knockout. Ich glaube, den sieht man, wie es auch ja schon Kenny Florian hat's, glaube ich, dann zeitweise mal da erzählt. Da finde ich's. Den sieht man definitiv noch jahrelang. Also das war ein Flying Knee. Dass du mir dann, vielleicht können wir das jetzt, könnte man natürlich auch nach der Sendung sagen, aber bevor ich es vergesse, dass du eventuell mir sagst, dass ich da unbedingt einen Fight sehen muss. Ja. Ja gut, weiß ich ja nicht, ob du den unbedingt sehen musst. Naja, so eine Geschichte hätte ich schon gerne gesehen, das werde ich ja jetzt auch heute. Da musst du mal selber gucken, ich bin ja hier nicht deine Buchhalterin, die dir dann irgendwo an der richtigen Stelle ein Schniepsel reinmacht, damit du da hinblättern kannst und dir die Rosinen rauspicken kannst. Ja, du musst schon deine Hausaufgaben selber machen, mein Freund. Tja, ignorante Schweigen hilft dann natürlich auch nicht weiter, Chris. Muss man einfach dann mal an der Stelle sagen. Was vielleicht auch noch herauszuheben ist natürlich der für mich größte Upset des Abends oder der Nacht, wie auch immer, dass Thiago Santos Honey Marquez besiegt. Also damit konnte man nicht rechnen. Marquez bei den Weigh-ins erstmal lockere 4 Pfund drüber gewesen. 190 Pfund statt 185 Pfund. Das fand ich schon beinahe frech, muss man sagen. Ich weiß nicht, ob der verletzt war oder irgendwas. Und dann kommt der Thiago Santos, den ich zuerst nicht kannte. Also als ich die Karte mir durchgelesen habe, habe ich überhaupt nicht gewusst, wer das sein soll. Als ich ihn dann bei den Prelims gesehen habe, wusste ich, wer es war. Und ich fand den Kampf, fand ich toll von ihm, wie er da sofort zur Sache geht und wusste, okay, wenn ich eine Chance haben muss, dann hier gleich zu Beginn, wenn ich eine Chance haben will, dann hier gleich zu Beginn Gas geben und meine Reichweite mit den Füßen ausnutzen. Das muss ich machen, um Marquez gefährlich zu werden. Und mit dem ersten Kick gelingt ihm auch letzten Endes schon fast ein kleines Wunder. Und es war wahrscheinlich ein Leberkick, der Marquez da zu Boden brachte und ihn dann letzten Endes auch zur Strecke brachte, muss man fast schon sagen. Also Thiago Santos, das muss man auch noch herausheben hier bei dieser ganzen Geschichte. Und Formiga gegen Jorgensen kann man vielleicht auch nochmal hervorholen jetzt hier kurz, weil auch was hat denn der Jorgensen eigentlich da mit seinem Körper? Was ist der mal irgendwo eingefallen? Wo, ja, oder? Diese Krankheit, die auch Joe Rogan hat, wo diese Pigmente da sich aufhellen. Okay. Ja, das ist aber schon besser geworden bei ihm. Auf jeden Fall, da gab es ja die Situation, dass das Formiga mit so einer Art Headbutt Jorgensen zu Boden gestreckt hat. Jetzt sagt Jorgensen, das war eine absolute Frechheit, das war eigentlich illegal, was da passiert ist, man müsse den Kampf als No Contest im Nachhinein werten und ein Rematch ansetzen, und Formiga sagt, nee, ich habe dem guten Scott wirklich nur den Kopf an die Brust gehauen und nicht an seinen Kinn oder sonst irgendwohin. Wie man es auch dreht und wendet, also in diesen kurzen 3 Minuten fand ich, war Formiga schon der leicht überlegenere, und ich ich muss wirklich sagen, Jorgensen hat für mich noch genug Zeit gehabt, sich gegen den Rear Naked Joke zu wehren und den zu verhindern. Also jetzt wirklich das nur an diesen einen Kopfschuss festzumachen, finde ich fast schon ein bisschen, ja, fehl am Platz. Ist meine Meinung, jedenfalls. Ich weiß nicht, hast du den Kampf gesehen? Mm-mm. Okay, dann kann man darüber natürlich schlecht diskutieren. Perpetuo Mobile gegen Robertson habe ich gesehen und Barroso gegen Stringer. Okay, alles klar. Ja, also das war natürlich eine etwas kontroverse Sache da mit diesem Kopfstoß, aber ja, geht schon, denke ich mal, in Ordnung, der Sieg, würde ich jetzt so behaupten. Tja, was man sonst noch hervorheben kann, vielleicht den Main Event, da wolltest du ja gerne noch was dazu sagen. Absolut, ich finde aber auch von Gian Villante gegen Fabio Maldonado, was der in den Runden 2 und 3 gefressen hat, das habe ich so noch nicht gesehen. Ja, Gian Villante heißt er, ist Teammate von Chris Weidman. Können wir auch mal kurz drauf zu sprechen kommen. Chris Weidman hat sich verletzt. Am Knie wurde er, glaube ich, er wurde schon operiert oder er wird noch operiert. Es ist aber nur ein überschaubar kleiner Eingriff. Nichtsdestotrotz muss der Kampf gegen Lyoto Mushida verschoben werden. Chris, man muss hier schon die Wahrheit sagen. Und wird und nicht bei UFC 173 stattfinden, sondern bei UFC 175. Und ein Ersatz-Main-Event für 173 wurde bislang noch nicht bekannt gegeben. Müssen wir mal abwarten, was uns da so erwartet. Ganz interessant fand ich, dass Dan Henderson, weil wir kommen ja gleich eher auf Dan Henderson zu sprechen, direkt nachdem die News publik wurde, gefordert hat, dass Dana White ihn in den Main-Event gegen Lyoto Mushida stellen soll. Sozusagen als Wiedergutmachung dafür, dass Lyoto Mushida vor einigen Jahren, ja, einigen Jahren klingt jetzt so lang, es war, glaube 2011, ein Spot, den eigentlich Dan Henderson inne hatte, und zwar gegen John Jones, bekam, nachdem sich dann Dan Henderson verletzt hatte. Aber ja, Dana White hat darauf noch nicht mal geantwortet und letzten Endes ist ja auch die Antwort gegeben worden damit, dass man Whiteman gegen Silva auf 175 verschoben hat. Ja, müssen wir mal abwarten, was da jetzt für 173 gemacht wird. Whiteman und Mushida. Aber es ist schon in diesem Jahr auffällig. Es ist schon verflixt mit den ganzen Champions, vor allen Dingen auch Johnny Hendricks jetzt und auch noch Whiteman scheint fragile zu sein. Das ist schon übel. Ja, wird die UFC nicht so sehr erfreuen, was da aktuell aber ein passiert. Non-Title Main Event in einem Pay-Per-View. Was sagst du? Non-Title Fight in einem, bei einem Pay-Per-View. Wenn es also groß Main genug Event. Ist, geht's. Nee, wenn es groß genug ist, aber ich glaube, kein Gegner. Also Dan Henderson im Main Event von dem Pay-Per-View. Really? Dan Henderson ist schon eine große Nummer. Und der drawt auch. Jetzt natürlich nicht auf so einem Level wie die Ronda Rousey. Es ist lustig, dass man das heutzutage sagt, dass Ronda Rousey praktisch ein Erfolgsgarant ist für die UFC, weil immer wieder muss man sich wirklich vor Augen halten, dass vor nicht allzu langer Zeit das noch undenkbar war, dass eine Dame im Oktagon antritt. Mhm. Ja, aber du kannst Dan Henderson schon mal gegen einen guten Gegner stellen. Ich würde es vielleicht jetzt auch nicht unbedingt bei 173 machen. Also ich weiß nicht, also das würde mich jetzt auch nicht reizen, Dan Henderson gegen Lyoto Mushida. Aber warte mal einfach mal ab, was ich die UFC. Hast du da schon eine Idee fürs Main Event? Gar nichts, nee, weiß ich nicht. Schwierig, ne? Ich weiß überhaupt nicht, was sie jetzt da vorhaben, was Sinn machen würde. Ich weiß nicht, ob Daniel Cormier könnte, muss man sagen. Das wäre jetzt noch jemand, den ich mir vorstellen könnte, dass der da antritt. Ansonsten, das ist mir zu spekulativ. Du kannst natürlich ein paar Namen immer reinwerfen, aber ja, also sie haben da definitiv ein Problem. Ja, ich habe schon Probleme damit, Namen reinzuwerfen, eben weil so viele nicht mehr dabei sind, verletzt sind. Ja, klar. Also du hast natürlich jetzt aktuell wirklich so ein kleines Star-Problem oder Draw-Problem, muss man eigentlich sagen. Es fehlt dir jetzt einfach der Mann oder die Männer, die du einfach mal so ins Feuer werfen kannst und die groß genug von den Namen her sind, auch ohne Titelkampf, wie du es ja richtig gesagt hast, zu drawen einfach. Ja, also auch wenn du jetzt guckst, die meisten sind verplant. Ich weiß nicht, was mit Mighty Mouse ist. Vielleicht könnte der einspringen, aber es ist halt einfach nur ein Flyweight. Wurde nicht heute ein Flyweight-Fight irgendwo hingepuckt? Das war John Dodson, ne? John Dodson wird in Albuquerque antreten gegen Moraga. Ja, das wurde heute bekannt gegeben. Aber vielleicht könnte man, wie gesagt, bei Demetrius Johnson weiß ich nicht, was da los ist, ob sie da schon was machen wollen oder nicht. Dann könnte man vielleicht auch sagen, macht Jose Aldo gegen Chad Mendes. Ich weiß gar nicht, Chad Mendes, ob der jetzt einen Kampf hat. Ich glaube nicht. Nee, Chad Mendes hat keinen Kampf. Cub Swanson trifft ja auf Stevenson, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Das könnte man auch noch machen, ist auch noch eine Möglichkeit. Aber dann wird's schon langsam enge. Also dann fehlen dir halt einfach die richtig starken Leute, die dir da die Bude voll machen, beziehungsweise den Pay-Per-View verkaufen. Mhm. Bin ich mal gespannt, wie sie das lösen. Aber, sehr, sehr gespannt, ja. Ja, also heißester Tipp jetzt bei mir, wenn sie beide fit sind, ist Chad Mendes gegen Jose Aldo. Aldo, gut, der hat natürlich einen 5-Runden-Kampf in den Knochen, ist noch nicht so lange her. Ach, schwierig, ist schwierig. Vielleicht machen sie auch was mit Helen Brow. Der hat nicht so lange kämpfen müssen gegen Faber. könnten sie vielleicht da nett. Noch irgendwas drehen. Mal abwarten. Also, wenn wir es dann natürlich in Erfahrung bringen, erfahrt ihr es auf unseren diversen Social-Media-Kanälen. So, ja, aber mal zurück wieder zu Hendo gegen Shogun. Hast du dir im Vorfeld nochmal den 2011er-Kampf angeguckt? Selbstverständlich nicht. Gut, also ich habe ihn damals gesehen und ich habe mir vor einem Jahr oder vor anderthalb nochmal angeguckt und jetzt am Wochenende, am Samstag nochmal. Und dann fand ich den zwar immer noch geil, aber gar nicht mehr so geil, wie er bei mir in Erinnerung war, aber es hat ausgereicht, um wirklich gehypt zu sein auf dieses Rematch. Und ich fand, es war mit Sicherheit jetzt nicht Fight of the Year, aber es war ein besserer Kampf, als ich erwartet habe. Ich fand es wirklich gut. Bruce Buffer war doch wohl in der Introduction so stark wie noch nie, glaube ich. Was war mit ihm los? Er hatte auf jeden Fall richtig Bock und er hat diese Grundstimmung schon mal unfassbar geil eingeleitet. Und als er dann It's Time gerufen hat, da haben ja vor allen Dingen alle mitgemacht. Ne? Das ist ein Brasilien normal, ja. Brasilien, das war so geil. Auch. Also das war schon mal der Beginn. Also da war ich schon mal voll heiß auf den Kampf, weil der Rahmen so grundsätzlich geil gepasst hat. Und dann, ich war natürlich für die Grand Dame, kann man ja fast schon sagen, des MMA-Sports, oder? Dan Henderson ist doch eine Grand Dame. Mit 43? Ja, das kann man so sehen. Ich dachte, Shogun Hua wäre schon älter, aber der ist ja erst 32. Ja, er ist halt schon ewig dabei. Also er ist gefühlte 43. Ja. Also mal, wie kann denn das sein, dass Herr Hendo schon, also hat er so spät angefangen oder was? Der ist halt ewig dabei einfach, ja. Ist halt so. Ja, du vergleichst doch auch immer Carlos Condit, der ist jetzt 29 oder 30. Da sagst du, der ist schon ewig dabei und der hat nicht so eine lange Halbwertszeit oder Haltwertzeit. Und Dan Henderson, wenn er schon früh angefangen hat und jetzt schon 43 ist, dann musste er schon Dutzende, hunderte Kämpfe gefühlt in sich drin haben. Also kann man das gar nicht so sagen, dass du in deinem Körper eine Summe X an Fights drin hast. No, es kommt vor allem drauf an, in welcher Gewichtsklasse du, denke ich mal, antrittst. Also, Dan Henderson hat ja auch viele Light-Heavyweight-Kämpfe in den Gliedern und die wirken sich natürlich einfach mal anders aus als, ja, ein Lightweight-Kampf oder so, weil so ein Schlag von einem Light-Heavyweight ist natürlich schon ein bisschen härter als von so einem Carlos Condit-Gegner, würde ich mal so behaupten. Ja, und manchmal sind es halt auch einfach Gene. Mein Dan Henderson ist halt eine absolute Ausnahme, deswegen ist halt so, ja. Ähnlich aber wie an Anthony. Anthony? Silver. Anderson Silver. Ja, was ist mit dem? Der ist ja auch nicht mehr der Jüngste, 39 sowas, ja, ne? Ja, 39, genau, ja. Aber jetzt habe ich noch mal eine Frage. Vor der ersten Runde, da hat die Corner von Shogun Hua Wasser auf den Boden gekippt und da musste der Referee extra da mit der Zebra-Rolle hin und das wegmachen. Warum? Ja, ist halt manchmal so, wenn zu viel Wasser da ist, ist dann wahrscheinlich die Ausrutschgefahr zu groß und dann muss es halt weggeputzt werden. Ja, aber warum kippt man es da in eine Ecke? Ja, weil sie da halt mal da die Füße vielleicht nochmal sauber machen oder so, vielleicht ist er barfuß zum Ring gelaufen. Bei manchen ist es einfach nur ein Ritual. Also, Also ja. Das ist schon warum rotzt sich Manuel Neuer in Handschuh? Das ist schon rechtens, ja? Ja, ist klar, ist rechtens. Hast du das noch nie vorher gesehen? Doch, aber ich dachte immer, also noch nie kam dann ein Referee mit dem Wischmopp gefühlt. Nee, die Referees sind es dann häufig nicht, sondern das sind diese Typen, die dich praktisch zum Oktagon begleiten, diese Offiziellen, die praktisch dir unterstellt sind, nee, Quatsch, die dir überstellt sind. abgestellt worden, um dich zu begleiten zum Octagon und dann auch in den Ringpausen darauf achten, dass nicht so viele Leute in den Octagon kommen, um dich zu betreuen. Ja, die Kollegen sind das, die das dann oft wegputzen. Oder die dich zum Beispiel dann auch, wenn du zu nass geschwitzt bist nach der Ringpause oder zu viel Wasser noch auf dem Körper hast, die putzen sich dann auch mal kurz ab, machen dich wieder trocken, reiben dich trocken sozusagen. Die Kollegen achten da eigentlich drauf. Und vielleicht hat der das irgendwie verpasst. Na gut, okay. Dann habe ich noch natürlich eine Geschichte, da hatte ich direkt das Gefühl, so, es war ja mein erster Hua Henderson Fight, da hatte ich gleich das Gefühl, dass da zwei Ehrenmänner aufeinandertreffen, ne? Die haben sich schön die Hände geschüttelt, ne? Als yes, the referee, Herb Dean gesagt hat, hier, touch gloves, haben sie auch schön gemacht. Und das waren richtig zwei Ehrenmänner und das war ein richtig geiler Kampf und die erste Runde hat die auch direkt abgeliefert. Hendo war ja fast K.O., die Uhr hat ihn ja gerettet, bin ich der Meinung. Als Hua auf ihm drauf lag und heftigstes Ground and Pound auf ihn abgefeuert hat. Also ich bin schon der Meinung, die Uhr hat ihn gerettet, oder? Ja, es war vor allem komisch, weil Herb Dean hat dann so eine Geste gemacht, die konnte man auch missverstehen. Ja, genau. Als ob der Kampf beendet worden wäre. Dabei hat er damit, glaube ich, gemeint, hier die Runde ist zu Ende. Ja. Aber was wohl für die amerikanischen Zuschauer ein bisschen scheiße war, dass das letzte Bild war, bevor Fox Sports One in die Werbepause gegangen ist. Sprich, die wussten gar nicht, ist der Kampf jetzt beendet worden oder was ist jetzt Sache? Und mussten halt die Minute kurz aushalten. Ja. Ist eine Minute Ringpause? Ja, sag ich jetzt mal so. Mhm. Habe ich noch nicht nachgemessen, ehrlich gesagt. Gefühlt ist es eine Minute. Ja. Ja, nee, aber prinzipiell, ja, der Kampf hat mich wirklich überrascht, hat mir Spaß gemacht. Das Einzige, was wirklich ein bisschen komisch wirkte, ist, Dan Henderson, muss man mal ganz ehrlich sagen, da kommt nicht mehr viel. Im letzten Endes hat er diesen Kampf mit einer Aktion gewonnen, ja. Wo man sich natürlich auch nochmal darüber unterhalten kann, inwiefern er jetzt hier Fight of the Night und Performance of the Night als Bonus verdient hat. Mit einer Aktion, wie gesagt, davor hat Shogun ihn beherrscht. Muss man definitiv so sagen. Und beide, finde ich, sollten sich nach der Performance langsam aber sicher Gedanken machen, ob es nicht dann doch ein Karriereende die bessere Wahl wäre. Bei Henderson hört sich's ja nun nicht so an. Er will gleich wieder gegen jemanden antreten, der ihn nach oben bringt und er will um den Titel kämpfen und so. Mhm. Also der ist da offensichtlich noch nicht am Ende seiner Karriere angelangt und ich glaube auch bei Shogun müssen wir mal abwarten, ob er nicht sagt, ich mache noch ein bisschen weiter. Aber wie war so dein Gefühl? Hast du auch das Gefühl gehabt, jetzt sollte man eigentlich hier vielleicht beide nahelegen, die Karriere mal langsam aber sicher zum Ende zu bringen, weil ich fand, der Kampf, der war wirklich noch richtig schön, aber du hast halt einfach gemerkt, wenn die jetzt hier, also man stellt sich mal vor, die treten jetzt hier gegen Chris Weidman an, ja, in der Gewichtsklasse, oder im Light Heavyweight gegen den Daniel Cormier. Da wird einem wirklich Angst und Bange um die Jungs. Also, man muss ja sagen, ganz kurz, man muss ja sagen, Shogun würde ja natürlich nicht im Middleweight antreten, sondern nur im Light Heavyweight. Aber bei Hendo, der hat ja schon gesagt, er würde in beiden Gewichtsklassen als nächstes kämpfen wollen. Grundsätzlich wäre das natürlich eine geile Legacy, um das zu beenden, sondern das zweite Aufeinandertreffen von den beiden. Das erste war ja wohl legendär. Der Kampf, den fand ich auch, muss ich sagen, wirklich, wirklich gut. Die zweite Runde hatte so ein bisschen Momente, wo ich mir dachte, okay, sind schon ein bisschen älter, die beiden anscheinend. Aber also gefühlt würde ich sagen, ich würde die gerne beide nochmal sehen. Ja, also muss gar keine sagen. Frage, wenn der Hendo jetzt seinen nächsten Kampf bestreitet, werde ich mir den auch angucken, weil sie immer unterhaltsam sind. Aber ich weiß nicht, ob es dir nicht auch so ging, aber als die da zum Octagon gelatscht sind, hauptsächlich bei Hendo, da sah das schon sehr nach ein alter Mann, der nochmal in Octagon steigt an. Also der konnte sich ja kaum richtig bewegen. Naja, nun hör doch auf. Ja, er sollte aufhören, nicht ich. Also gar nicht mehr richtig bewegen. Also natürlich, das war ein klassischer Lucky Punch, oder? Ja, würde ich schon so sagen. Also hat auf jeden Fall die Rechte, hat so unfassbar Shogun Ruas Schädel gerockt, Alter, dass er direkt auf die Knie ging. Die zweite Faust, die war mindestens genauso heftig. Und dann Herb Dean, da war klar, was los ist. Die Birne war ja Mousse. Wie sieht's denn da mit der Medical Suspension aus? Kann ich dir mal sagen. Also ich glaube, bislang ist bei ihm noch nicht ganz sicher, wie lange er ausfallen wird. Also bei Shogun, weil er wurde ja heute an der Nase operiert. Er hat sich ja die Nase gebrochen. Das glaube ich gerne, ja. Wurde heute operiert und da wurde bislang erstmal diese 180 Tage angesetzt als Suspension, aber das wird sich natürlich jetzt dann noch verändern, nachdem er operiert wurde. Also wie sieht es da bei CB Dolloway aus mit der Faust? Er hat direkt nach dem Fight gesagt, da könnte ich mir vorstellen, ist was mit. Ja, 14 Tage ist der nur suspendiert, aber ich weiß, also bislang weiß ich von keiner gebrochenen Hand oder so. Vielleicht hat er sich hier nur verstaucht oder irgendwas über. Maldonados Fäuste sind auch heilig, weil ich meine, okay, im Grunde genommen, glaub, nach der zweiten Runde, da war Villantes Kopf, glaube ich, einfach nur noch so eine Art Flabber. Ja. Wie aus dem, also das, der war doch Mus. Hätte man vielleicht auch stoppen können, muss man sagen. Also müssen, die letzten 20 Sekunden waren schon. Wobei, ich muss sagen, ich habe es natürlich schon irgendwie gern gesehen. Also da bin ich ja ganz ehrlich. Ich tu jetzt ja nicht so wie viele andere, die dann sagen, ja, da muss man doch und so. Nee, leck mich. Ich fand das großartig. Wobei ich aber mich für Villante geärgert habe, weil er kommt halt einfach aus dem White Man Umfeld, was mir ja sehr ans Herz gewachsen ist. Ja, ja, klar. Und aus diesem Grund habe ich mich natürlich schon so ein bisschen geärgert. Ich bin gespannt, wie es weitergeht jetzt für Dan Henderson, ob er wirklich jetzt noch mal den Wagen ins Rollen kriegen kann, wird sich mit Sicherheit herausstellen. Ja, nach seinem nächsten Fight. Die Frage ist, gegen wen wird der Kampf sein? In welcher Gewichtsklasse ist natürlich auch noch interessant. Ich bin mal gespannt. Also bei Hendo, keine Ahnung. Maldonado hat ja schon angemeldet hier. Gegen Hendo würde ich auch mal gerne antreten. In einem, ach, guck mal, schön. Main Event am besten in Brasilien. Ja, schwierig. Ich kann mir fast nicht vorstellen, dass die Maldonado gegen Hendo machen als Main Event. Und auch nicht für Hendo. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich bin aber mal gespannt. Also, das schon. Gespannt bin ich schon. Dennoch würde ich sagen, oh, lass es lieber. Hör auf, war doch gut. Mhm. Hast doch eine schöne Zeit gehabt. Ja. Ja. Was man vielleicht auch noch erwähnen muss, ist natürlich der Wegfall eines Kampfes. Will Shope wurde ja zunächst erstmal nur von der Card genommen, von der UFC. Und später dann entlassen. Er sollte eigentlich gegen Diego Brandão antreten. Der Grund für seine Entlassung war eine Geschichte aus seiner Vergangenheit. Und zwar wurde er 2009 unehrenhaft von der US Air Force entlassen, weil er sich gegenüber seiner Frau nicht ganz pfleglich verhalten hat. Und zwar muss er wohl handgreiflich geworden sein, mit einem Messer sogar irgendwie um sich nicht geworfen, aber hey, muss halt ein Tier da mit einem Messer, muss sie angeschrien haben und pipapo. Und das ist jetzt so die Frage. Also er wurde ja letzten Endes 2009 dafür bestraft, von der US Air Force, der wurde entlassen. Es gab aber keine Anzeige, kein irgendwie gerichtliches Verfahren. Er wurde praktisch nicht irgendwie angeklagt von seiner Frau. Er selber sagt auch, ich verstehe mich mittlerweile mit meiner Frau wieder so gut. Also wir haben überhaupt kein Problem miteinander. Das war halt einfach damals scheiße, was passiert ist. Und er versteht auch, dass die UFC sagt, sie tolerieren so ein Verhalten grundsätzlich nicht. Aber er sagt halt, es ist halt dann doch irgendwo 5 Jahre her. Ja, und ist das jetzt ans Tageslicht gekommen oder was ist da los? Richtig. Am Samstag wurde das von einem, wer ist der Laden, den du immer liest? Ich weiß nicht genau, ob es da war. Was liest MMA du immer? Junkie lese ich. Nee, die andere Seite, wo du auch Wrestling immer ab und zu mal so liest, diese englische Seite. Ja, weiß ich nicht mehr. Nee. Okay, egal. Also irgend so ein Typ hat die Geschichte an, was? Darf ja nichts mehr, keine MMA-News mehr lesen. Du darfst alles lesen. Hat die Geschichte ans Tageslicht gebracht und ach so, wo Bleacher Report. So, ja. Jetzt ist es mir selber eingefallen. hat die Geschichte ans Tageslicht gebracht und die UFC hat wohl davon nichts gewusst. Ja, aber das ist jetzt auch wieder spekulativ. Vielleicht haben sie es auch gewusst. Ich weiß es persönlich nicht. Auf jeden Fall haben sie daraufhin so reagiert, dass sie gesagt haben, wir nehmen ihn von der Card und kurze Zeit später haben sie ihn dann auch entlassen. Ist halt wirklich die Frage, ist es richtig, ihn zu entlassen für ein Vergehen, das 5 Jahre zurückliegt? Es gibt ja auch so Kandidaten wie Abel Trujillo, der ja auch schon, glaube ich, sogar verurteilt wurde wegen innerhäuslichen, wie nennt man das? Die Geschichte, wenn du Zunder. Was? Innerhäuslicher Zunder. Ja, genau. So, deswegen wurde er auch schon verknackert oder hat eine Strafe dafür bekommen. Aber der wurde zum Beispiel nicht entlassen. Ich weiß nicht genau, warum die UFC jetzt hier so aggressiv gegen Will Shope vorgeht. Das fand ich ein bisschen fragwürdig, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber andererseits verstehe ich natürlich auch, wenn die UFC damit ein Zeichen setzen will und sagt, sowas gibt's in unserer Organisation nicht. Leute, die sich so verhalten, die fliegen halt raus. Ist halt schwierig. 5 Jahre her ist schon... Ja, ich meine, irgendwo musst du natürlich dann auch mal sagen, ist zwar scheiße, aber das Ding ist durch. Ja, da sehe ich auch so, ja. Ja, weiter geht's. Und wenn er sich mittlerweile da irgendwie anders präsentiert, dann hat er ja offensichtlich oder hoffentlich was draus gelernt und Punkt. Kann man fast schon sagen. Ja. Ja, noch ein paar Sachen, bevor wir zum Ende kommen. Die Geschichte mit Wanderlei Silva und JL Sonnen ist endlich fix. 31.5. Ach, guck mal, steht. Doch, haben sie sich, ja. Ja, haben sich jetzt einkriegen können, alle miteinander. Das Ding steht soweit. Was man vielleicht auch noch am Rande erwähnen muss, 2 Leute wurden ja entlassen. Melvin Gillard und Ivan Menjewa. Bei Menjewa kann ich es verstehen, der hat zuletzt keine guten Fights mehr abgeliefert, fand ich jedenfalls. Und bei Melvin Gillard ist es schwierig. Er hatte in England jetzt diesen schlechten Kampf gegen Michael Johnson. Das war definitiv keine gute Performance. Aber insgesamt ist der einfach immer jemand gewesen, den ich gerne gesehen habe. Und hier reagiert die UFC vielleicht ein bisschen über, ja, nach diesem schwachen Kampf von ihm. Das war, erinnerst du dich vielleicht noch die Geschichte, als er die ganze Zeit vor Johnson weggerannt ist? Mhm. Ja. Und ja, ich weiß nicht. Ich find's nicht so gut. Also gerade in der heutigen Zeit mit so vielen Events, da bist du immer mal froh, wenn du so einen Kandidaten hast, den du da irgendwo auf der Mitte der Maincard platzieren kannst und Leute freuen sich. Finde ich ein bisschen schade, ja. 172, was war da nochmal das Main Event? Jetzt am, Ach so, nee, Entschuldigung, das war ja John Jones, ne? Ja. Ja, okay. Nee. Nee, warte mal, alles. War 100, jetzt komme ich gerade, doch, 172 war John Jones, 171 war Hendrix Lawler. Okay, und 173 ist jetzt ohne Main Event, ne? Aktuell ohne Main Event, absolut. To be determined steht da jetzt auch. Richtig, da kommt noch was auf uns zu. Ja. Dann wurde, wir haben ja vorhin schon ganz kurz angesprochen, dass John Dodson gegen John Moraga in Albuquerque am 7.6. kämpfen wird. Für Berlin wurde auch noch ein Kampf bekannt gegeben. Der vierte Kampf. Ne? Luke Barnett gegen Sean Strickland. Also muss ich sagen, Luke Barnett finde ich ja ziemlich cool. Habe ich Bock drauf, freue ich mich auch auf diesen Kampf. Nicht vergessen, Leute, wenn ihr zur UFC gehen wollt, am 2.4. gehen die Karten in den Verkauf. Jedenfalls, wenn ihr Fight Club Member seid von der UFC. Wenn ihr den Newsletter abonniert habt, dann am 3. Und wenn ihr ein ganz normaler Average Joe seid, dann geht's am 4.4. los. Schreibt euch das hinter die Ohren, wenn ihr in Berlin wollt. Das Event ist mit Sicherheit besuchenswert. Bislang noch kein richtiger Brüller dabei, aber auch keine Katastrophen oder Ausfälle als Fight Announcements soweit. Und was ja auch noch vielleicht im Raum steht, ist möglicherweise Dennis Siver, der irgendwie auf die Card kommt. Der wurde ja bislang noch nicht suspendiert von der WWE oder so, von der UFC. Da gab es ja die Geschichte, dass bei ihm in der Pisse irgendwie HCG gefunden wurde, was darauf hindeutet, dass du Steroide nimmst. Er hat sich ja bei Ground and Pound jetzt mittlerweile auch mal geäußert zu der ganzen Sache, wollte das so ein bisschen erklären. Hat gemeint, dass ja sein Coach Nico Sulenta, wie auch immer, ausgefallen ist als Coach aufgrund einer Krebsdiagnose und dann musste Siva für den Gamburian-Kampf praktisch einen neuen Coach sich suchen und der Sulenta war wohl auch zuständig für die Ernährung und für den Weight Cut und so, sprich Siva musste sich dann auch noch einen Ernährungsberater anschaffen, der kam dann und hat gesagt, Mensch, Dennis, endlich sprichst du mich mal an, denn ich habe hier ein Diätmittel aus den USA, das von vielen Stars angewandt wird. Was für mich persönlich das absolute Zeichen wäre, zu sagen, nee, komm, ich suche mir jemand anders. Also wenn jemand kommt, hier habe ich aus den USA, nehme alle Stars, wäre ich sofort erstmal, Grützedetektor würde sofort anschlagen. Auf jeden Fall hat dann Dennis Siver sich vergewissert, und zwar beim Ernährungsberater selber, ob er das Mittel problemlos als professioneller Sportler einnehmen dürfe. Der Ernährungsberater hat natürlich gesagt, das ist überhaupt kein Thema, kannst du nehmen, ist kein Ding. Und Dennis sieht es aber selber ein, dass er das Ganze vielleicht hätte mit der UFC abklären müssen und er möchte jetzt auch nicht den Ernährungsberater dafür verantwortlich machen. Er sagt, bin selber schuld. Ich hätte mich halt einfach besser informieren müssen, besser absichern müssen. Und er stellt auch nochmal klar, dass er sich klipp und klar vom Doping distanziert und verweist auch darauf, dass seine früheren Kämpfe ja immer auch ohne Doping ganz gut liefen. Und ja, gesagt, klar, er war ja unter den Top Ten. Ja, ja, ist immer noch. Und die UFC hat bislang noch nicht reagiert. Müssen wir mal abwarten, ob da noch irgendwas kommt. Vielleicht kann er sich irgendwie da rumschlawenzeln und kommt dann auch noch auf die Berlin-Card. Müssen wir mal abwarten. Ja, wäre mit Sicherheit schön für die deutschen Fans, die dann vor Ort sein werden. Außerdem vielleicht noch interessant, es wird eine neue Dame in die UFC eingeführt. Finde ich schön, dieses Wort, wenn es um Damen geht. Und zwar Alexis Dufresne. Ich weiß nicht genau, wie sie sich ausspricht hintenrum. Die trifft allerdings auf Amanda Nunes, die uns ja auch schon begeistern konnte in der Vergangenheit. Das Ganze findet statt bei UFC und Fox 11 am 19. April. Und Colton Smith trifft auf Carlos Diego Ferreira am 28. Juni bei der Fight Night in San Antonio. Das sind die Fight Announcements, die, sag ich mal, jetzt hier heraushebenswert wären. Wenn dumme Menschen geschwollen sprechen wollen, klingt's immer bescheuert, ne, Chris? Nö, finde ich nicht. Okay. Vielleicht noch was zur GSP Anderson Silver Geschichte, die ja auch noch so ein bisschen im Raume. Ach, gibt's da was Neues, ja, oder wie? Es gibt nichts besonders Neues. GSP hat sich zu der ganzen Geschichte mal geäußert und hat gesagt, wenn Anderson Silva runtergehen würde vom Gewicht her, dann wäre das möglicherweise ein Kampf, der auch für GSP interessant wäre. Er selber sagt aber, in der Offseason ist Anderson Silva so bei 230, 235 Pfund. GSP selber ist so bei 185, 190 Pfund. Mhm. Und er sagt, das wäre natürlich schon ein bisschen ein Mismatch, wenn ich dann gegen Anderson Silva antrete. Also wenn es von den Gewichtsklassen her fair ist und man sich ordentlich da einigen kann auf eine Gewichtsklasse, die für beide wirklich fair ist und Anderson Silva einfach deutlich leichter wird, als er aktuell ist, dann kann er sich sowas theoretisch natürlich vorstellen. Und er meinte auch, dass es schon früher Gespräche gab, da hieß es aber immer wieder, dass er hätte hochkommen sollen in die nächste Gewichtsklasse, also auf 185 Pfund, und das macht er halt nicht. Ja. Und ja. Punkt. Ach so, Anderson Silva hat sich übrigens auch nochmal geäußert zu der Geschichte, ob er gegen Jacare oder gegen Lyoto Machida antreten würde. Du erinnerst dich, da hat er ja mal gesagt, er würde definitiv nicht gegen Jacare oder Lyoto Machida antreten, weil das sind so gute Freunde von ihm. Jetzt sagt er allerdings, ja, kann ich mir dann doch noch vorstellen, gegen die anzutreten. Ja, also das will das denn jemand sehen? Anderson Silva gegen Jacare? Nee. Ich ja. Anderson Silva gegen Lyoto Machida? Ich? Ja? Sieht mich beides nicht. Interessiert dich nicht? Nee, wirklich nicht. Was soll ich denn da sagen? Also überhaupt nicht. Oh, okay. Dann ist das wahrscheinlich eine Meinung, mit der du sehr, sehr alleine auf weiter Flur stehst. Also Anderson Silva will man, glaube ich, gerade gegen den Jacare. Das wäre natürlich großartig. Gegen Lyoto Machida. Ja, gegen den Lyoto Machida, den man zuletzt in den letzten beiden Kämpfen gesehen hat. Lyoto Machida 2.0. Ja, den Kampf würde ich mir auch gerne angucken, aber also, naja gut, bei dir löst das allerdings dann offensichtlich keine Glücksgefühle aus. Bei mir schon. Es gibt irgendwie diesen Team Nogueira Code of Honor, dass es mal hieß, die treten dann nicht gegeneinander an und so. Und ja, Anderson Silva hat so ein bisschen gesagt, ja, ich plane jetzt nicht unbedingt gegen einen von den beiden anzutreten, aber wenn natürlich Lyoto Machida Champion wäre und ich verdiene mir jetzt hier so einen Titelkampf, ja, dann würde ich natürlich auch sagen, gut, dann treffen wir jetzt halt aufeinander, ja. Ja. Und Silva hat halt auch gesagt, er findet es sehr schade, dass Vitor Belfort jetzt nicht um den Titel kämpfen kann, ja, weil er geht davon aus, dass Belfort den Titel gewonnen hätte. Er sagt, das hätte der geschafft. Da bin ich mir relativ sicher. Ja. Und wenn wir schon bei Jacare sind, kann man das vielleicht auch noch kurz mit einfügen hier. Bis August will er wieder fit sein. Du weißt, der hat sich ja das Popcorn da aus dem Ellenbogen rausholen lassen. Und er würde dann gerne als nächstes auf den Sieger aus dem Kampf Michael Bisping gegen Tim Kennedy treffen. Und das wäre ganz interessant. Jacare hat nämlich 2010 schon mal gegen Tim Kennedy ein Match bestritten und wurde da Strikeforce-Champion. Das wäre sozusagen dann so eine Art Rematch auch für Tim Kennedy, die Möglichkeit zu zeigen, Leute, ich bin's. Oder eben doch nicht. Aber wir werden das im Auge behalten und euch darüber in Kenntnis setzen, was dann so da alles Mögliche sich in den nächsten Tagen ergibt. Nicht wahr, Chris? Absolut. So machen wir das. Gut, nächste Woche kommen wir wieder nicht dienstags. Da lässt sich Chris ein Sackpiercing stechen. Aber ich denke mal Mittwoch oder Donnerstag, wenn wir da eine Sendung stattfinden lassen. Langsam muss ich sagen, werde ich auch schon auf den nächsten Pay-Per-View heißen. Auch wenn der, der ist ja, glaube ich, erst nächsten Monat, ne? 172? April, ja, es ist am 26. April oder so muss das sein. Irgendwie um den Dreh rum. Ich habe tierisch Bock irgendwie. Ja, da halt mal die Füße still, mein junger Padawan, wie wir sagen hier im Bastelkreis von Star Wars, ist ja nicht mehr lange hin. Naja, doch, eigentlich doch schon sehr lange. Naja, es ist immer relativ. Gut, sagen wir Tschüss. Ja, Tschüss. Tschüssi. Danke. Radio.